Volker wieder. Geh hinaus, der Postwagen kommt. Führ die Passagiere herein. Trag ihnen das Gepäck. Also rühr dich. Du machst du wieder ein Gesicht. Warte, ich will dir dein muffiges Wesen vertreiben. Ein Wirtsbursche muss immer munter, immer alert sein. Hernach, wenn so ein Schurke Herr wird, so verdirbt er. Und wenn ich wieder heiraten möchte, so wäre es nur darum. Einer Frau allein fällt's gar zu schwer, das Pack in Ordnung zu halten. Lass es nur, es ist nicht schwer. Aber nehme an meiner Mutter die Schachtel ab. Ihre Dienerin, mein Frauenzimmer. Sie kommen bei Zeiten? Der Wagen kommt sonst nicht zu früh. Wir haben einen gar jungen, lustigen, hübschen Postillion gehabt, mit dem ich durch die Welt fahren möchte. Und unser sind nur zwei und wenig beladen. Wenn Sie zu speisen belieben, so sind Sie wohl so gütig zu warten. Das Essen ist noch nicht ganz fertig. Darf ich Sie nur um ein wenig Suppe bitten? Ich habe keine Eile. Wollen Sie indes meine Mutter versorgen? Ja, sogleich. Nur recht gute Brühe. Ja, so gut sie da ist. Dass du dein Befehlen nicht lassen kannst. Du hättest, dünkt mich, die Reise über schon klug werden können. Wir haben immer mehr bezahlt als verzehrt. Und in unseren Umständen. Es hat uns noch nie gemangelt. Aber wir waren oft nahe dran. Meine Damen? Ah, unser braver Postillion. Nun, wie steht's? Nicht wahr, dein Trinkgeld? Habe ich nicht gefahren wie Extrapost? Das heißt, du hast auch was extra verdient, nicht wahr? Du solltest mein Leibkutscher werden, wenn ich nur Pferde hätte. Auch ohne Pferde stehe ich zu Diensten. Da. Danke, Mamsell. Sie fahren nicht weiter? Wir bleiben für diesmal hier. Adies. Ich sehe an seinem Gesicht, dass du ihm zu viel gegeben hast. Sollte er mit Murren von uns gehen? Er war die ganze Zeit so freundlich. Sie sagen immer, Mama, ich sei eigensinnig. Wenigstens eigennützig bin ich nicht. Ich bitte dich, Luzi, verkenne nicht, was ich dir sage. Deine Offenheit ehr ich, wie deinen guten Mut und deine Freigebigkeit. Aber es sind nur Tugenden, wo sie hingehören. Mama, hier gefällt's mir wirklich. Und das Haus da drüben ist wohl ja da, mit der ich künftig Gesellschaft leisten soll. Mich freut's, wenn der Ort deiner Bestimmung dir angenehm ist. Stille mag sein, das merke ich schon. Aber die gnädige Frau hat einen schönen Garten und soll eine gute Frau sein. Wir wollen sehen, wie wir zurechtkommen. Glückliches Mädchen, das durch nichts erinnert wird. Ach, damals war es anders. Mir ist nichts schmerzlicher, als in ein Posthaus zu treten. Wo fänden Sie auch nicht Stoff, sich zu quälen? Und wo nicht Ursache dazu? Ach, wie ganz anders war es damals, da dein Vater noch mit mir reiste, da wir die schönste Zeit unseres Lebens in freier Welt genossen, die ersten Jahre unserer Ehe. Damals hatte alles den Reiz der Neuheit für mich, da jede Kleinigkeit mir interessant ward, durch seinen Geist, durch seine Liebe. Und wenn wir dann nach einem heißen Tag oder schlimmem Weg im Winter in manche noch schlechtere Herberge wie diese ist, eintraten und den Genuss der einfachsten Bequemlichkeit zusammenfühlten, auf der hölzernen Bank zusammensaßen. Damals war es anders. Es ist nun einmal Zeit, ihn zu vergessen. Weißt du, was das heißt, vergessen? Gutes Mädchen, du hast Gott sei Dank noch nichts verloren, das nicht zu ersetzen gewesen wäre. Seit dem Augenblick, da ich gewiss ward, er habe mich verlassen, ist alle Freude meines Lebens dahin. Ich weiß mich des Zustands kaum zu erinnern. Auch ich weiß nichts mehr, als dass ich auf ihrem Bette saß und weinte, weil sie weinten. Es war in der grünen Stube auf dem kleinen Bett. Die Stube hat mir am wehsten getan, als wir das Haus verkaufen mussten. Du warst 7 Jahre alt und konntest nicht fühlen, was du verlorst. Hier ist die Suppe für Madame. Ich danke, meine Liebe. Ist das Ihr Töchterchen, Postmeisterin? Meine Stieftochter, Madame. Aber da sie so brav ist, ersetzt sie mir den Mangel an eigenen Kindern. Sie sind in Trauer? Um meinen Mann, den ich vor 3 Monaten verlor. Wir haben keine 3 Jahre zusammengelebt. Sie scheinen doch ziemlich getröstet. Oh, Madame. Unsereins hat so wenig Zeit zu weinen, als leider zu beten. Das geht Sonntage wie Werktage. Karl, ein paar Servietten. Deck hier am Ende auf. Wem ist das Haus da drüben? Unsere Frau Baronesse, eine allerliebste Frau. Meine Tochter wird künftig bei ihr bleiben und ihr Gesellschaft leisten. Ah, dazu wünsche ich Ihnen Glück, Mamsell. Ich wünsche, dass sie mir gefallen möge. No, Sie müssten einen sonderbaren Geschmack haben, wenn Ihnen der Umgang mit der gnädigen Frau nicht gefehle. Desto besser, denn wenn ich mich schon nach jemandem richten soll, so muss Herz und Wille dabei sein, sonst geht's nicht. Wer um unsere gnädige Frau lebt, ist glücklich. wird meine Tochter ein wenig größer, so soll sie ihr wenigstens einige Jahre dienen. Es kommt dem Mädchen auf sein ganzes Leben zugute. Oh, wenn Sie sie nur sehen. Sie ist so lieb, so lieb. Sie glauben nicht, wie sie auf Sie wartet. Sie hat mich auch recht lieb. Wollen Sie denn nicht zu ihr gehen? Ich will Sie begleiten. Ich muss mich erst zurecht machen und will auch noch essen. So darf ich doch hinüber, Mamachen. Ich will der gnädigen Frau sagen, dass die Mamsell gekommen ist. Geh nur. Und sag ihr, Kleine, wir wollten gleich nach Tisch aufwarten. Ja, ich werd's bestellen. Mein Mädchen hängt außerordentlich an ihr. Auch ist sie die beste Seele von der Welt und ihre ganze Freude ist mit Kindern. Sie lehrt sie allerlei Arbeiten machen und singen. Sie lässt sich vom Bauernmädchen aufwarten, bis sie ein Geschick haben. Hernach sucht sie eine gute Stellung für sie. Und so vertreibt sie sich die Zeit, seit ihr Gemahl weg ist. Es ist unbegreiflich, wie sie so unglücklich sein kann und dabei so freundlich, so gut. Ist sie nicht Witwe? Ja, das weiß Gott. Ihr Herr ist vor 3 Jahren weg und seitdem hört und sieht man nichts mehr von ihm. Und sie hat ihn geliebt über alles. Mein Mann konnte nie fertig werden, wenn er anfing, von ihnen zu erzählen. Und ich sag selbst, es gibt so kein Herz auf der Welt mehr. Seit dem Tag, da sie ihn zum letzten Male sah, lässt sie keine Seele zu sich, schließt sich ein. Und auch sonst, wenn sie von ihm redet, geht's einem durch die Seele. Es sind nun über die 8 Jahre, dass sie hierher kamen. Sie kauften das Rittergut, niemand kannte sie. Man hieß sie den gnädigen Herrn und die gnädige Frau und hielt ihn für einen Offizier, der in fremden Kriegsdiensten reich geworden war und sich nun zur Ruhe setzen wollte. Sie war damals blutjung, nicht älter als 16 Jahre und schön wie ein Engel. Da wäre sie jetzt nicht über 24? Oh, sie hat für ihr Alter Betrübnis genug erfahren. Sie hatte ein Kind. Es starb ihr bald. Im Garten ist sein Grab nur von Rasen. Und seit der Herr weg ist, hat sie eine Einsiedelei dabei angelegt und ihr Grab dazu bestellen lassen. Mein Mann selig war nicht leicht zu rühren, aber er erzählte nichts lieber als von der Glückseligkeit dieser beiden Leute, solange sie hier zusammen lebten. Man war ein ganz anderer Mensch, sagte er, nur zuzusehen, wie sie sich liebten. Ja, aber wie es geht, man sagte, der Herr hätte kuriose Prinzipia gehabt. Wenigstens kam er nicht in die Kirche. Und die Leute, die keine Religion haben, haben keinen Gott und halten sich an keine Ordnung. Auf einmal hieß es, der gnädige Herr ist fort. Er war verreist und kam eben nicht wieder. Da waren alle Mäuler davon voll. Eben zur Zeit, da ich als eine junge Frau hierher zog. Auf Michael sind es eben 3 Jahre. Und da wusste jedes was anderes. Man zischelte sogar einander in die Ohren, sie seien niemals getraut gewesen. Er soll wohl ein vornehmer Herr sein, soll sie entführt haben und was man alles sagt. Ja, wenn ein junges Mädchen so einen Schritt tut, so hat sie ihr Leben lang dran abzubüßen. Die gnädige Frau lässt Sie sehr bitten, doch gleich hinüberzukommen. Sie will Sie nur einen Augenblick sprechen, nur sehen. Es schickt sich nicht in diesen Kleidern. Ach, gehen Sie nur. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie darauf nicht achtet. Will sie mich begleiten, Kleine? Von Herzen gern. Luzi, ein Wort. Dass du nichts verrätst. Nicht unseren Stand, nicht unser Schicksal. Begegne ihr ehrerbietig. Lassen Sie mich nur. Mein Vater war ein Kaufmann, ist nach Amerika, ist tot. Und dadurch sind unsere Umstände... Ich habe das Märchen schon so oft erzählt. Wollten Sie nicht ein bisschen ruhen, Mama? Sie haben es nötig. Die Frau Wirtin weist Ihnen wohl ein Zimmer mit einem Bett an. Ich habe eben ein hübsches, stilles Zimmerchen im Garten. Also geht nur, Kinder, geht. Die gnädige Frau wartet. Meine Tochter ist noch ein bisschen oben aus. Ja, das tut die Jugend. Werden sich schon legen, die stolzen Wellen. Desto schlimmer. Kommen Sie, Madame, wenn's gefällig ist. Soll ich gleich wieder einspannen und Ihre Sachen aufpacken lassen, gnädiger Herr? Du sollst sie einbringen, sage ich dir. Wir fahren nicht weiter. Nicht weiter? Sie sagten doch... Ich sage, lass dir ein Zimmer anweisen und bring meine Sachen dorthin. Jawohl, gnädiger Herr. Doch drüben liegt es. Ihr Haus. Unser Haus. Der Schauplatz all meiner Glückseligkeit. Wie still es ist. Kein Fenster offen. Die Galerie wie ausgestorben, auf der wir so oft zusammensaßen. Oh, mir ist, als wenn ich nach einem langen, kalten, freudelosen Todesschlaf wieder ins Leben erwachte. So neu ist mir alles. Die Bäume, der Brunnen, alles. Alles. So lief das Wasser aus eben den Röhren, wenn ich mit ihr gedankenvoll aus unserem Fenster schaute und jedes in sich gekehrt still dem Rinnen des Wassers zusah. Und sie? Sie wird sein, wie sie war. Ja, Stella, du hast dich nicht verändert. Das sagt mir mein Herz, wie es dir entgegenschlägt. Aber ich will nicht. Ich darf nicht. Ich muss mich erst erholen. Muss mich erst überzeugen, dass ich wirklich hier bin. Dass mich kein Traum täuscht, der mich so oft aus den fernsten Gegenden hierher geführt hat. Stella. Stella. Ich komme, in deinen Armen alles zu vergessen. Und wenn du um mich schwebst, teurer Schatten meines unglücklichen Weibes, vergib mir, verlass mich. Du bist dahin. So lass mich dich vergessen. In den Armen des Engels alles vergessen. Meine Schicksale, meine Schmerzen und meine Reue. So nah und so ferne. Verlangen der gnädige Herr zu speisen? Sind Sie versehen? Oh ja. Wir warten nur auf ein Frauenzimmer, das hinüber zur gnädigen Frau ist. Wie geht's Ihre gnädigen Frau? Kennen Sie sie? Vor Jahren war ich wohl manchmal da. Was macht Ihr Gemahl? Weiß Gott, er ist in die weite Welt. Fort? Freilich. Verlässt die liebe Seele. Gott verzeih's ihm. Sie wird sich schon zu trösten wissen. Oh, da müssen Sie sie ja wenig kennen. Sie lebt wie eine Nonne, seit ich sie kenne. Fast kein Fremdes, kein Besuch aus der Nachbarschaft kommt zu ihr. Sie lebt mit ihren Leuten, zieht die Kinder des Ortes alle an sich und ist ungeachtet ihres inneren Schmerzes immer freundlich. Ich will sie doch besuchen. Ja, das tun sie. Manchmal lässt sie uns einladen, die Frau Amtmännin, die Frau Pfarrerin und mich. Und diskutiert mit uns von allerlei. Freilich hüten wir uns, sie an den gnädigen Herrn zu erinnern. Ein einziges Mal geschah's. Gott weiß, wie uns wurde, da sie anfing, von ihm zu reden, ihn zu preisen, zu weinen. Ach, gnädiger Herr, wir haben alle geweint wie die Kinder. Ist meinem Bedienten ein Zimmer angewiesen? Eine Treppe hoch, ja, eine Treppe hoch, bitte. Karl, zeig dem gnädigen Herrn das Zimmer. So, Mamachen, da sind wir wieder. Nun, wie ist's? Ein liebes Weibchen, mit der ich mich vertragen werde. Sie haben nicht zu viel von ihr gesagt. Sie wollten mich nicht lassen. Ich musste ihr heilig versprechen, gleich nach Tisch mit meiner Mutter und dem Gepäck zu kommen. Das dachte ich wohl. Ist's jetzt gefährlich zu essen? Ein schöner, langer Offizier ist noch angekommen, wenn Sie den nicht fürchten. Nicht im Geringsten. Mit Soldaten habe ich lieber zu tun als mit anderen. Sie verstellen sich wenigstens nicht, sodass man die Guten und Bösen gleich das erste Mal kennt. Schläft meine Mutter? Ich weiß nicht. Ich muss doch nach ihr sehen. Karl, da ist doch wieder das Salzfass vergessen. Bitte sieh die Gläser. Heißt das geschenkt? Ich soll sie dir am Kopf entzwei schmeißen. Wenn du so viel wert wärst, wie sie kosten. Nun, Postmeisterin, wie steht's mit dem Essen? Das Frauenzimmer ist wieder da. Sie wird gleich zu Tische kommen. Wer ist sie? Ich kenne sie nicht. Sie scheint von gutem Stande, aber ohne Vermögen. Sie wird künftig der gnädigen Frau zur Gesellschaft dienen. Ist sie jung? Sehr jung und schnippisch. Ihre Mutter ist auch droben. Da kommt sie. Ihre Dienerin? Ich bin glücklich, eine so schöne Tischnachbarin zu finden. Hierher, Mademoiselle. Und Sie belieben hierher. Wir haben nicht die Ehre Ihrer Gesellschaft, Frau Postmeisterin. Oh, wenn ich ja mal ruhe, ruht alles. Also, ein Tête-à-Tête. Den Tisch dazwischen, wie ich es wohl leiden kann. Sie haben sich entschlossen, der Frau Baroness künftig Gesellschaft zu leisten. Ich muss wohl. Mich dünkt, Ihnen soll's nicht fehlen, einen Gesellschafter zu finden, der noch unterhaltender wäre als die Frau Baroness. Mir ist nicht drum zu tun. Auf Ihr ehrlich Gesicht? Mein Herr, Sie sind wie alle Männer, merke ich. Das heißt? Ihr Herrn dünkt euch unentbehrlich. Und ich weiß nicht, ich bin doch groß geworden ohne Männer. Sie haben keinen Vater mehr? Ich erinnere mich kaum, dass ich einen hatte. Ich war jung, da er uns verließ, eine Reise nach Amerika zu machen. Und sein Schiff ist untergegangen, hören wir. Sie scheinen so gleichgültig dabei? Wie könnte ich anders? Er hat mir wenig zuliebe getan. Und ob ich ihm gleich verzeihe, dass er uns verlassen hat? Denn was geht dem Menschen über seine Freiheit? So möchte ich doch nicht meine Mutter sein, die vor Koma stirbt. Und Sie sind so ohne Hilfe, ohne Schutz? Und was braucht's das? Unser Vermögen ist alle Tage kleiner geworden, dafür ich alle Tage größer. Mir ist nicht bange, meine Mutter zu ernähren. Mich erstaunt Ihr Mut. Oh, mein Herr, der gibt sich. Wenn man so oft unterzugehen fürchtet und sich immer wieder gerettet sieht, das gibt einem Zutrauen. Davon Sie Ihrer lieben Mutter nichts mitteilen können? Leider ist sie's, die verliert, nicht ich. Ich dank's meinem Vater, dass er mich auf die Welt gesetzt hat, denn ich lebe gern und vergnügt. Aber sie, die alle Hoffnung des Lebens auf ihn gesetzt, ihm ihre Jugend aufgeopfert hatte und nun verlassen, auf einmal verlassen, das muss etwas Entsetzliches sein, sich verlassen zu fühlen. Ich habe noch nichts verloren, ich kann nicht davon reden. Sie scheinen nachdenklich. Ja, meine Liebe, wer lebt, verliert. Aber er gewinnt auch. Und so erhalt Ihnen Gott Ihren Mut. Ich bin auch in der Welt gar viel, gar oft von meinen Hoffnungen, Freuden. Es ist doch immer und... Was meinen Sie? Alles Gute, die besten, wärmsten Wünsche für Ihr Glück. Das ist ein sonderbarer Mensch. Aber er scheint gut zu sein. Mädchen, du bist nun die meine. Madame, ich danke Ihnen für das Zutrauen, mit dem Sie mir den Schatz in die Hände liefern. Die gute, freie Seele. Ich habe dir schon abgelernt, Luzi. Sie fühlen, was ich Ihnen bringe und lasse. Verzeihen Sie. Man hat mir Ihre Geschichte berichtet. Ich weiß, dass ich Personen von guter Familie vor mir habe. Aber Ihre Gegenwart überrascht mich. Ich fühle im ersten Anblick Vertrauen und Ehrfurcht gegen Sie. Gnädige Frau. Nichts davon. Was mein Herz gesteht, bekennt mein Mund gern. Ich höre, Sie sind nicht wohl. Setzen Sie sich. Doch, gnädige Frau. Diese Reise in den Frühlingstagen, die abwechselnden Gegenstände und diese reine, segensvolle Luft, das wirkte alles auf mich so gut, so freundlich, dass selbst die Erinnerung abgeschiedener Freuden mir ein angenehmes Gefühl wurde. Ich einen Widerschein der goldenen Zeiten der Jugend und Liebe in meiner Seele aufdämmern sah. Sie haben geliebt, oh Gott sei Dank, ein Geschöpf, das mich versteht, das Mitleiden mit mir haben kann, das nicht kalt zu meinen Schmerzen dreinblickt. Wir können ja doch einmal nichts dafür, dass wir so sind. Was hab ich nicht alles getan, was nicht alles versucht? Ach, der Geliebte ist überall und alles ist für den Geliebten. Sie tragen den Himmel im Herzen. Kann man denn einander so lieb haben? Du fragst, Kleine, da kann ich dir nicht antworten. Aber mit was unterhalte ich euch? Kleinigkeiten, wichtige Kleinigkeiten. Wahrlich, man ist doch ein großes Kind und es ist einem so wohl dabei. Wie glücklich. Sie leben noch ganz in dem Gefühl der jüngsten, reinsten Menschheit. Ein Jahrtausend von Tränen und Schmerzen vermöchten die Seligkeit nicht aufzuwiegen. Der ersten Blicke, des Zitterns, Stammelns, des Nahens, Weichens, des Vergessens seiner selbst, den ersten flüchtigen, feurigen Kuss und die erste ruhig atmende Umarmung. Madame, Sie versinken, meine Teure, wo sind Sie? Männer, was sind Sie uns? Sie machen uns glücklich und elend. Mit welchen Ahnungen von Seligkeit erfüllen Sie unser Herz? Welche neue, unbekannte Gefühle und Hoffnungen schwellen unsere Seele, wenn Ihre stürmende Leidenschaft sich jeder unserer Nerven mitteilt? Oh, wie oft hat alles an mir gezittert und geklungen, wenn er in unbändigen Tränen die Leiden einer Welt an meinen Busen hinströmte. Ich bat ihn, um Gottes Willen sich zu schonen, mich. Vergebens, bis ins innerste Mark fachte er mir die Flammen, die ihn durchwühlten. Und so ward das Mädchen vom Kopf bis zu den Sohlen ganz Herz, ganz Gefühl. Und wo ist denn nun der Himmelsstrich für dieses Geschöpf, um drin zu atmen, um Nahrung drunter zu finden? Wir glauben den Männern. In den Augenblicken der Leidenschaft betrügen sie sich selbst. Warum sollten wir nicht betrogen werden? Madame, da fährt mir ein Gedanke durch den Kopf. Wir wollen einander das sein, was Sie uns hätten werden sollen. Wir wollen zusammenbleiben. Das wird nicht angehen. Warum, Luzi? Meine Tochter fühlt doch keine Wohltat in diesem Vorschlag. Fühlen Sie, welche Wohltat Sie mir tun, wenn Sie bleiben. Oh, ich darf nicht allein sein. Liebe, ich habe alles getan. Ich habe mir Federvieh und Rehe und Hunde angeschafft. Ich lehre kleine Mädchen stricken und knüpfen. Nur um nicht allein zu sein. Und dann, wenn mir's glückt, wenn eine gute Gottheit mir an einem heiteren Frühlingsmorgen den Schmerz von der Seele weggehoben zu haben scheint, wenn ich ruhig erwache und die liebe Sonne auf meinen blühenden Bäumen leuchtet und ich mich tätig munter fühle zu den Geschäften des Tages, dann ist mir's wohl. Dann treib ich eine Zeit lang herum und verrichte und ordne und führe meine Leute an. Und in der Freiheit meines Herzens danke ich dem Himmel für die glücklichen Stunden. Ach ja, gnädige Frau, ich fühl's. Geschäftigkeit und Wohltätigkeit sind eine Gabe des Himmels. Ein Ersatz für unglücklich liebende Herzen. Ersatz? Entschädigung wohl, nicht Ersatz. Verlorene Liebe, wo ist da Ersatz für? Oh, wenn ich manchmal freundliche Träume der Vergangenheit vor meine Seele bringe, hoffnungsvolle Zukunft ahne und in der Dämmerung meinen Garten auf- und abstreife, dann ergreift's mich auf einmal, dass ich allein bin, vergebens nach allen vier Winden meine Arme ausstrecke. Keine Stimme mir aus dem Gebüsch antwortet. Und dann auf einmal das Grab meines Kindes zu meinen Füßen. Sie hatten ein Kind? Ja. Oh Gott, du hattest mir diese Seligkeit auch nur zu Kosten gegeben, um mir einen bitteren Kelch für mein ganzes Leben zu bereiten. Wenn so ein Bauernkind auf dem Spaziergang barfuß mir entgegenläuft und mit großen, unschuldigen Augen mir eine Kusshand reicht, es durchdringt mir Mark und Gebeine. So groß, denke ich dann, wäre meine Mina. Ich heb es ängstlich liebend in die Höhe und küsse es 100 Mal. Mein Herz ist zerrissen. Die Tränen stürzen aus meinen Augen. Und ich fliehe. Sie haben doch auch viel Beschwerlichkeit weniger. Dass ich noch empfinden kann. Dass die schrecklichen Augenblicke mich nicht getötet haben. Es lag vor mir, abgepflückt, die Knospe. Und ich stand ohne Schmerz, ohne Bewusstsein. Da nahm die Wärterin das Kind auf, drückte es an ihr Herz und rief auf einmal, es lebt. Ich fiel ihr um den Hals, ihr zu Füßen. Ach, und sie hatte sich betrogen. Tot lag es da. Und ich neben ihm, in wütender Verzweiflung. Wenden Sie Ihre Gedanken von den traurigen Bildern? Nein, wohl. Sehr wohl ist mir's, dass mein Herz sich wieder öffnen, dass ich das alles losschwätzen kann, was mich so drängt. Ja, wenn ich euch einmal anfange, von ihm zu erzählen, der mir alles war, der, ihr sollt sein Porträt sehen, sein Porträt. Mich dünkt immer, die Gestalt des Menschen ist der beste Text zu allem, was sich über ihn empfinden und sagen lässt. Ich bin neugierig. Hier, meine Lieben, hier, in diesem Medaillon trage ich sein Bild. Seht ihr? Gott! So war er. Diese Stirn. Diese schwarzen Augen, diese braunen Locken. Dieser Ernst, nur seine Liebe und Freundlichkeit hat der Maler nicht ausdrücken können. Madame, ich erstaune. Ich muss Ihnen sagen, heute aß ich drüben mit einem Offizier im Posthause, der diesem Herrn gleicht. Oh, er ist es selbst. Ich will mein Leben wetten. Heute? Du betrügst mich. Du betrügst dich. Heute? Nur weil jener älter, brauner, verbrannt von der Sonne. Er ist's. Er ist's. Lucy, mein Herz zerspringt. Ich will hinüber. Es wird sich nicht schicken. Schicken? Oh, mein Herz. Wilhelm? Wilhelm! Ja, Madame. Lauf hinüber ins Posthaus. Rasch. Ein Offizier ist drüben. Der soll... Der ist Lucy. Sag's ihm. Er soll herüberkommen. Kannte er den gnädigen Herrn? Wie mich selbst. So gehe er ins Posthaus. Es ist ein Offizier drüben, der ihm außerordentlich gleicht. Sehe, ob ich mich täusche. Ich schwöre, er ist... Sag ihm, er soll kommen. Geschwind, geschwind. Gewiss, Madame. Wer das überstanden, hätte ich ihn in diesen Armen. Ach, lasst mich, ihr Lieben. Ich muss jetzt allein sein. Verzeiht mir. Was fehlt Ihnen, meine Mutter? Wie blass... Das ist der letzte Tag meines Lebens. Das trägt mein Herz nicht. Alles, alles auf einmal. Das Bild, der erwartete, Geliebte, das ist mein Gemahl. Das ist dein Vater. Großer Gott, Mutter, beste Mutter. Und er ist hier, wird in ihre Arme sinken, in wenig Minuten. Und wir, Luzi, wir müssen fort. Wohin Sie wollen. Gleich. Kommen Sie in den Garten. Ich will ins Posthaus. Wenn der Wagen noch nicht fort ist, so können wir ohne Abschied in der Stille, indessen Sie, berauscht von Glück, in aller Wonne des Wiedersehens, ihn umfassend, ihn und ich in dem Augenblick, da ich ihn wiederfinde, verloren, auf ewig verloren. Stella! Fernando, du bist da. Du bist wieder da. Liebe. Liebe. Du warst lange weg. Aber du bist da. Ich will nichts fühlen, nichts hören, nichts wissen, als dass du da bist. Stella. Meine Stella. Oh, du Einziger. Stella, lass mich wieder deinen lieben Atem trinken. Hauche in diesen ausgetrockneten, verstürmten, zerstörten Busen wieder neue Liebe. Aus der Fülle deines Herzens. Liebste, ich hab dich wieder. Ich kenn mich nicht, ich verstehe mich nicht. Im Grunde, was tut's? Mir ist es wieder... wie in den ersten Augenblicken unserer Freuden. Ich hab dich in meinen Armen. Ich sauge die Gewissheit deiner Liebe auf deine Lippen und frage mich staunend, ob ich wache oder träume. Nun, Fernando, wie ich spüre, gescheiter bist du nicht geworden. Da sei Gott für. Aber diese Augenblicke in deinen Armen machen mich wieder gut. Wieder fromm. Ich kann beten, Stella. Denn ich bin glücklich. Gott verzeih dir's, dass du so ein Bösewicht und so gut bist. Gott verzeih dir's, der dich so gemacht hat, so flatterhaft und so treu. Wenn ich den Ton deiner Stimme höre, so meine ich doch gleich wieder, das wäre Fernando, der nichts in der Welt liebte als mich. Und ich... Wenn ich in dein blaues, süßes Auge dringe und mich drin verliere, so mein ich, die ganze Zeit meines Wegseins hätte kein ander Bild drin gewohnt als das meine. Du irrst nicht. Nicht? Ich würde dir es bekennen. Gestand ich dir nicht in den ersten Tagen meiner vollen Liebe zu dir alle kleinen Leidenschaften, die je mein Herz gerührt hatten, und warte ich dir darum nicht Liebe? Du Engel. Dass man euch so lieb haben kann. Dass man euch den Kummer nicht anrechnet, den ihr uns verursacht. Gnädige Frau! Gnädige Frau! Ja, was hast du, Wilhelm? Du machst ein verdrießliches Gesicht. Du weißt, die Gesichter sind mein Tod, wenn ich vergnügt bin. Und doch, gnädige Frau, die zwei Fremden wollen fort. Fort? Ach. Wie ich sage, ich sah die Tochter ins Posthaus gehen, wiederkommen, zur Mutter reden. Da erkundigte ich mich drüben. Es hieß, Sie hätten extra Post bestellt, weil der Postwagen hinunter schon fort ist. Ich redete mit Ihnen. Die Mutter bat mich unter Tränen, ich sollte Ihnen Ihre Kleider heimlich hinüberschaffen und der gnädigen Frau 1000 Segen wünschen. Sie könnten nicht bleiben. Es ist die Frau, die heute mit ihrer Tochter angekommen ist? Ich wollte die Tochter in meine Dienste nehmen und die Mutter dazu behalten. Ach, dass Sie mir jetzt diese Verwirrung machen, Fernando. Was mag Ihnen sein? Gott weiß, ich mag's nicht wissen. Verlieren möchte ich Sie nicht gern. Rede mit Ihnen, Fernando. Mach, dass die Mutter herüberkommt, Wilhelm. Gewiss, Madame. Fernando, ich will in den Garten. Komm nach. Komm nach. Liebste. Du kommst doch bald. Gleich. Gleich. Engel des Himmels. Wie vor ihrer Gegenwart alles heiter wird. Alles frei. Alles, was mich bedrängt, ist weg. Jede Sorge, jedes ängstliche Zurückerinnern, was war und was sein wird. Kommt ihr schon wieder? Ihr Ahnungen? Und doch, wenn ich dich ansehe, deine Hand halte, Stella, flieht alles, verlischt jedes andere Bild in meiner Seele. Gnädiger Herr, was höre ich? Sie sind wieder da? Ich bin's. Oh, gnädiger Herr. Kennen Sie Ihren alten Verwalter noch? Du hast dich nicht verändert. Bist du glücklich? Meine Frau lebt und ich habe 2 Kinder. Und Sie kommen wieder. Wie habt ihr gewirtschaftet? Dass ich gleich bereit bin, Rechenschaft abzulegen. Sie sollen erstaunen, wie wir das gut verbessert haben. Darf ich denn fragen, wie es Ihnen ergangen ist? Stille. Soll ich dir alles sagen? Du verdienst es, alter Mitschuldiger meiner Torheiten. Gut, du sollst's hören. Ihre Gemahlin? Ihre Tochter? Ich habe sie nicht gefunden. Ich traute mich selbst nicht in die Stadt. Allein aus sicheren Nachrichten weiß ich, dass sie sich einem Kaufmann, einem falschen Freunde vertraut hat, der ihr die Kapitalien, die ich ihr zurückließ, unter dem Versprechen größerer Prozente ablockte und sie darum betrog. Unter dem Vorwande, sich aufs Land zu begeben, hat sie sich aus der Gegend entfernt und verloren und bringt wahrscheinlich durch eigene und ihrer Tochter Handarbeit ein kümmerliches Leben durch. Du weißt, sie hatte Mut und Charakter genug, so etwas zu unternehmen. Und Sie sind nun wieder hier. Verzeihen wir es Ihnen, dass Sie so lange ausgeblieben. Ja, ich bin weit herumgekommen. Wäre mir es nicht zu Hause mit meiner Frau und 2 Kindern so wohl, ich beneidete Sie um den Weg, den Sie wieder durch die Welt versucht haben. Werden Sie uns nun bleiben? Will's Gott. Es ist doch am Ende nichts anderes und nichts Besseres. Ja, wer die alten Zeiten vergessen könnte. Die uns bei mancher Freude manche Not brachten. Ich erinnere mich noch an alles genau. Wie wir Cäcilien so liebenswürdig fanden und sie aufdrangen. Unsere jugendliche Freiheit nicht geschwind genug loswerden konnten. Es war doch eine schöne, eine glückliche Zeit. Wie sie uns ein munteres und lebhaftes Töchterchen brachte. Aber zugleich von ihrer Munterkeit, von ihrem Reiz, manches verlor. Verschone mich mit dieser Lebensgeschichte. Wie wir hier und da und da und dort uns umsahen. Wie wir endlich diesen Engel trafen. Wie wir uns entschließen mussten, entweder die eine oder die andere unglücklich zu machen. Wie wir es endlich so bequem fanden, dass sich eben eine Gelegenheit zeigte, die Güter zu verkaufen. Wie wir mit manchem Verlust uns davonmachten, den Engel raubten und das schöne Kind hierher verbannten. Wie es scheint, bist du noch immer so lehrreich und geschwätzig wie vor Alters. Hatte ich nicht Gelegenheit, was zu lernen? War ich nicht der Vertraute ihres Gewissens, als sie auch von hier, ich weiß nicht, ob so ganz aus reinem Verlangen, ihre Gemahlin und ihre Tochter wiederzufinden oder auch mit aus einer heimlichen Unruhe sich wieder wegsehnten und wie ich ihnen behilflich sein muss. Soweit für diesmal. Also geh jetzt. Bleiben Sie nur. Dann ist alles gut. Madame Sommer. Bring sie herein. Jawohl, gnädiger Herr. Diese Frau macht mich schwermütig. Dass nichts ganz, nichts rein in der Welt ist. Was befehlen Sie, mein Herr? Madame, ich wünschte, dass Sie meiner Stella Gesellschaft leisten wollten. Und mir. Ach, bitte setzen Sie sich. Wollen Sie Ihren Schleier nicht ablegen? Nein, lassen Sie mich. Die Gegenwart des Elenden ist dem Glücklichen zur Last. Und ach, der Glückliche dem Elenden noch mehr. Ich begreife Sie nicht. Können Sie Stella verkannt haben, sie, die ganz Liebe, ganz Gottheit ist? Mein Herr, ich wünschte heimlich zu reisen. Ich muss fort. Glauben Sie, dass ich Gründe habe? Aber ich bitte, lassen Sie mich. Ich bitte Sie, Madame, eröffnen Sie mir Ihr Herz. Ich müsste Ihnen mein Schicksal erzählen. Und wie sollten Sie zu Klagen und Trauer gestimmt sein, an einem Tage, da Ihnen alle Freuden des Lebens wiedergegeben sind? Da Sie alle Freuden des Lebens der würdigsten weiblichen Seele wiedergegeben haben? Nein, mein Herr, entlassen Sie mich. Ich bitte Sie. Wie gern erspart ich es Ihnen und mir. Die Erinnerung der ersten glücklichen Tage meines Lebens macht mir tödliche Schmerzen. Sie sind nicht immer unglücklich gewesen? Sonst würde ich es jetzt in dem Grade nicht sein. Die Tage meiner Jugend waren leicht und froh. Ich weiß nicht, was die Männer an mich fesselte. Eine große Anzahl wünschte mir, gefällig zu sein. Für wenige fühlte ich Freundschaft, Neigung. Doch keiner war, mit dem ich geglaubt hätte, mein Leben zubringen zu können. Und doch fehlte mir etwas. Wenn ich tiefer ins Leben sah und alle Freud und Leid ahnte, die des Menschen warten, da wünschte ich mir einen Gatten, dessen Hand mich durch die Welt begleite, der für die Liebe, die in mein jugendliches Herz weihen konnte, im Alter mein Freund, mein Beschützer geworden wäre. Ja, und nun? Ach, ich sah den Mann. Ich sah ihn, auf den ich in den ersten Tagen unserer Bekanntschaft all meine Hoffnungen niederlegte. Die Lebhaftigkeit seines Geistes schien mit solch einer Treue des Herzens verbunden zu sein, dass ich ihm das meinige bald öffnete, dass ich ihm meine Freundschaft und, ach, wie schnell darauf, meine Liebe gab. Gott im Himmel, wenn sein Haupt an meinem Busen ruhte, wie schien er dir für die Städte zu danken, die du ihm in meinen Armen bereitet hattest? Wie floh er aus dem Wirbel der Geschäfte und Zerstreuungen wieder zu mir? Und wie unterstützt ich mich in trüben Stunden an seiner Brust? Was konnte diese Liebeverbindung stören? Ja, nichts ist bleibend. Ach, er liebte mich so gewiss wie ich ihn. Es war eine Zeit, da er nichts kannte, nichts wusste, als mich glücklich zu machen. Er begleitete mich auf meinem leidlichen Weg, um mich in einer öden, fürchterlichen Wüste allein zu lassen. Und wie seine Gesinnungen, sein Herz? Können wir wissen, was in dem Busen der Männer schlägt? Er liebte mich immer, immer. Aber er brauchte mehr als meine Liebe. Ich hatte mit seinen Wünschen zu teilen. Vielleicht mit einer Nebenbuhlerin. Ich verbarg ihm meine Vorwürfe nicht und zuletzt... Er konnte. Ja. Er verließ mich. All meine Hoffnungen in dem Augenblick zugrunde, da ich die Früchte der aufgeopferten Blüte einzuernten, gedachte, verlassen. Verlassen. Alle Stützen des menschlichen Herzens, Liebe, Zutrauen, Ehre, Stand, täglich wachsendes Vermögen, Aussicht auf eine zahlreiche, wohlversorgte Nachkommenschaft. Alles stürzte vor mir zusammen. Ein toter Kummer folgte auf die wütenden Schmerzen. Und das ausgeweinte Herz sank in Ermattung hin. Der Schuldige. Er ist's nicht. Ich bedauere den Mann, der sich an ein Mädchen hängt. Ich sehe ihn als einen Gefangenen an. Sie sagen ja auch immer, es sei so. Er wird aus seiner Welt in die unsere herübergezogen, mit der er im Grunde nichts gemein hat. Er betrügt sich eine Zeit lang und weh uns, wenn ihm die Augen aufgehen. Ich nun gar konnte ihm zuletzt nichts sein als eine redliche Hausfrau, die zwar mit dem festesten Bestreben an ihm hing, ihm gefällig für ihn sorgsam zu sein, die dem Wohl ihres Hauses, ihres Kindes all ihre Tage widmete und freilich sich mit so viel Kleinigkeiten abgeben musste, dass ihr Herz und Kopf oft wüst ward, dass sie keine unterhaltende Gesellschafterin war, dass er mit der Lebhaftigkeit seines Geistes meinen Umgang notwendig schal finden musste. Er ist nicht schuldig. Ich bin's. Cecilie. Fernando. Halte mich diesen Augenblick aufrecht und dann verlass mich auf ewig. Cecilie. Nein, ich will nichts, Fernando. Gönne meinem Herzen nur diesen Augenblick. Nein, ich soll mein Leben zerreißen, ehe ich dich lasse. Ich werde dich wiedersehen, aber nicht auf dieser Erde. Du gehörst einer anderen, der ich dich nicht rauben kann. Nein, nichts, nichts in der Welt soll mich von dir trennen. Ich habe dich wiedergefunden. Ja, gefunden, was du nicht suchtest. Doch, ich habe dich gesucht, meine Teure. Ich fand sogar in den Armen des Engels hier keine Ruhe, keine Freuden. Alles erinnerte mich an dich, an deine Tochter, an meine Luzi. 3 Jahre ziehe ich herum. An dem Ort unseres Aufenthaltes fand ich unsere Wohnung verändert, in fremden Händen und die traurige Geschichte des Verlustes deines Vermögens. Deine Flucht zerriss mir das Herz. Ich konnte keine Spur von dir finden und meiner selbst und des Lebens überdrüssig nahm ich fremde Militärdienste an. Und nun siehst du mich hier, nach einer langen und wunderbaren Verirrung, wieder an deinem Busen. Mein teuerstes, mein bestes Weib. Mutter! Hier ist unser Kind. Komm, Luzi, umarme deinen Vater. Oh, meine Tochter. Lieber, bester Vater, wenn Sie mein Vater wieder sind. Immer und ewig. Und Stella? Die Unglückliche. Oh, Luzi, warum konnten wir uns diesen Morgen nicht erkennen? Mein Herz schlug mir. Du weißt, wie gerührt ich dich verließ. Warum? Warum? Wir hätten ihr diese Schmerzen erspart. Doch wir wollen fort. Ich will ihr sagen, ihr beständet darauf, euch zu entfernen und wolltet sie mit eurem Abschied nicht beschweren. Und du, Luzi, geschwind hinüber ins Posthaus. Lass einen Wagen für uns 3 anspannen. Meine Sachen soll der Bediente zu den eurigen packen. Wenn alles bestellt ist, dann komm herüber. Warte im Gartensaal auf mich. Ich will mich von ihr losmachen. Sagen, ich wollt euch hinübergeleiten. Sorgen, dass ihr wohl fortkämmt und das Postgeld für euch bezahlen. Ja, wir wollen fort. Geht jetzt, meine Lieben, geht jetzt. Fort? Wohin? 1 Stunde früher diese Entdeckung. Und ich wäre geborgen. Ich hätte sie nicht wieder gesehen, sie mich nicht. Ich hätte mich überreden können, sie hatte ich in diesen 4 Jahren vergessen, ihr Leiden verschmerzt. Aber nun? Wie soll ich vor ihr erscheinen? Was ihr sagen? Diese beiden lieben Geschöpfe konnte ich verlassen. Und nun, in dem Augenblick, da ich sie wiederfinde, bin ich verlassen von mir selbst. Elend. Oh, meine Brust. Hier soll er mich finden. Hier an meinem Rasenaltar. Unter meinen Rosenzweigen. Du blühst schön. Schöner als sonst, liebe Stätte der gehofften ewigen Ruhe. Aber du lockst mich nicht mehr, kühle, lockere Erde. Mir schaudert vor dir. Sonne des Himmels, du scheinst herein. Es ist so licht, so offen um mich her. Und ich freue mich. Er kommt, Fernando! Stella. Wo bleibst du? Was hast du? Die Weiber haben mich verstimmt. Die Mutter ist eine brave Frau. Sie will aber nicht bleiben, will keine Ursache sagen. Sie will fort. Lass sie, Stella. Wenn sie nicht zu bewegen ist, ich will sie nicht halten. Ich habe ja dich, Fernando. Beruhige dich. Lass mich weinen. Ich wollte, der Tag wäre vorbei. Alles unerwartet auf einmal. Ich werde vergehen in diesem allen. Lass mich, Stella. Es ist deine Stimme. Deine liebende Stimme. Stella. Stella. Du weißt, wie gern ich dich diesen Namen aussprechen hörte. Stella. Es spricht ihn niemand aus wie du. Ganz die Seele der Liebe in dem Klang. Wie lebhaft ist mir noch die Erinnerung an den Tag, da ich ihn dich zuerst aussprechen hörte. Da all mein Glück in dir begann. Glück? Oh, seit dem Augenblick, da ich dich zum ersten Mal sah, bewahrt alles so ganz anders in meiner Seele. Weißt du den Nachmittag noch im Garten bei meinem Onkel, wie du zu uns hereintratst? Wir saßen unter den großen Kastanienbäumen hinter dem Lusthaus. Ich weiß noch, Stella. Ich weiß nicht, ob du bemerktest, dass du im ersten Augenblick meine Aufmerksamkeit gefesselt hattest. Ich wenigstens merkte bald, dass deine Augen mich suchten. Ach, Fernando. Da brachte mein Onkel die Musik, du nahmst deine Violine. Und wie du spieltest, lagen meine Augen auf dir. Ich spähte jeden Zug in deinem Gesicht. Und in einer unvermuteten Pause schlugst du die Augen auf mich. Sie begegneten den meinigen. Wie ich errötete und wie ich wegsah. Du hast es bemerkt, Fernando. Denn von der Zeit an fühlte ich wohl, dass du öfter über dem Blatt wegsahst, oft zur ungelegenen Zeit aus dem Takt kamst. Jeder Fehlstrich, Fernando, ging mir durch die Seele. Um alles Gold hätte ich dich nicht wieder gerade ansehen können. Ich machte mir Luft und ging. So war es. Bis auf den kleinsten Umstand. Wie ihr mich suchtet, wie du an der Hand meiner Freundin den Garten durchstreiftest. Und sie rief, Stella, und du riefst, Stella, Stella. Ich hatte dich kaum reden gehört und erkannte deine Stimme. Und wie ihr mich dann traft und du meine Hand nahmst. Und von dem Augenblick an, meine gute Freundin sagte mir es wohl gleich selbigen Abend, es ist alles eingetroffen. Wenn sie meine Freuden sehen könnte, es war ein gutes Geschöpf. Sie weinte viel um mich, da ich so krank, so liebeskrank war. Ich hätte sie gern mitgenommen, da ich um deinetwillen alles verließ. Alles verließ. Ist es denn nicht wahr? Alles verließ? Freilich. Deinen Onkel, der dich als Vater liebte, der dich auf Händen trug, das Vermögen, die Güter, die alle dein geworden wären, den Ort, wo du von Jugend auf gelebt, dich gefreut hattest, deine Gespielen. Und das alles, Fernando, ohne dich? Was war mir's vor deiner Liebe? Zwar muss ich dir gestehen, dass ich manchmal in einsamen Stunden dachte, warum konnte ich das nicht alles mit ihm genießen? Warum mussten wir fliehen? Warum nicht im Besitz von dem allen bleiben? Hätte ihm mein Onkel meine Hand verweigert? Nein. Und warum fliehen? Oh. Ich habe für dich wieder Entschuldigungen genug gefunden. Für dich, da hat mir's nie gemangelt. Und wenn's Grille wäre, sagte ich mir, das Mädchen so heimlich als Beute für sich zu haben. Und wenn's Stolz wäre, das Mädchen so allein, ohne Zugabe zu haben. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Ja? Wo bleiben Sie, Herr Hauptmann? Alles ist aufgepackt und nun fehlt's an Ihnen. Die Mamsell hat schon ein Lauf in seinen Befehlens heute verführt, dass es unleidlich war. Und nun bleiben Sie aus. Geh, Fernando, bring sie hinüber. Zahl das Postgeld für sie. Aber sei gleich wieder da. Fahren Sie denn nicht mit? Die Mamsell hat einen Wagen zu dreien bestellt. Ihr bedienter, gnädiger Herr, hat ja aufgepackt. Fernando, das ist ein Irrtum. Was weiß das Kind? Was ich weiß? Freilich sieht's kurios aus, dass der Herr Hauptmann mit dem Frauenzimmer fort will von der gnädigen Frau, seit sie bei Tisch Bekanntschaft mit ihnen gemacht hat. Das war wohl ein zärtlicher Abschied, als sie ihr zur gesegneten Mahlzeit die Hand drückten. Fernando. Es ist ein Kind. Glauben Sie mir, gnädige Frau, es ist alles aufgepackt. Der Herr geht mit. Verlass uns, Annchen. Ja, Madame. Fernando. Reiß mich aus dieser entsetzlichen Verlegenheit. Ich fürchte nichts. Und doch ängstigt mich das Kindergeschwätz. Du bist bewegt. Fernando. Ich bin deine Stella. Du bist meine Stella. Du erschreckst mich, Fernando. Stella, ich bin feige. Ich habe das Herz nicht, dir den Dolch in die Brust zu stoßen. Und will dich heimlich vergiften. Ermorden. Um Gottes Willen. Stella, die ich in meinen Armen fasse. Stella, die du mir alles bist. Stella! Ich verlasse dich. Mich? Dich. Mit dem Weib, das du gesehen hast. Mit dem Mädchen. Es wird zur Nacht. Und dieses Weib ist meine Frau. Deine Frau? Und das Mädchen ist meine Tochter. Stella! Stella! Sie ist ohnmächtig. Hilfe! Hilfe! Vater! Was ist dir? Hier! Ich sehe den Engel! Stella! Sie ist ohne Besinnung. Helf dir! Ich vermag's nicht! Bleib, Fernando! Ich kann nicht! Lass mich! Wo ist er? Wer seid ihr? Beruhigen Sie sich. Wir sind's. Ach. Seid ihr nicht fort? Seid ihr... Bist du... Ich bin sein Weib. Ach. Und ich... Kommen Sie in Ihr Zimmer. Woran erinnerst du mich? Was ist mein... Schrecklich. Schrecklich. Sind das meine Bäume, die ich pflanzte? Verloren. Verloren auf ewig. Fernando. Fernando. Geh, Luzi, such deinen Vater. Lass ihn nicht kommen. Er ist Vater. Gatte. Süße Liebe. Du liebst mich. Du drückst mich an deine Brust. Nein. Nein. Oh, mein Herz. Mein Herz. Sie müssen ruhen. Nein, ich ertrag euren Anblick nicht. Euer Leben habe ich vergiftet. Euch euer alles geraubt. Ihr im Elend. Und ich. Welche Seligkeit in seinen Armen. Könnt ihr mir vergeben? Lass, lass. Nein, nein. Hier will ich liegen, flehen, jammern. Zu Gott und euch. Vergebung. Ich bin nicht schuldig. Du gabst ihn mir, heiliger Vater im Himmel. Ich hielt ihn fest, wie die liebste Gabe aus deiner Hand. Mein Herz zerreißt. Liebe. Ja, ich lese in deinen Augen und auf deiner Lippe Worte des Himmels. Ich gehe zugrunde. Schwester, erhole dich. Glaub mir, dass Gott, der in unser Herz diese Gefühle legte, die uns oft zu Elend machen, auch Trost und Hilfe dafür bereiten kann. Kommen Sie. Nein. Lass mich. Es ist unmöglich. Unmöglich. So auf einmal. Das ist nicht zu fassen. Nicht zu tragen. Lasst mich. Lasst mich all. Gehe nach Luzi. Beobachte sie. Ja, Mutter. Gott im Himmel. Sieh herab auf deine Kinder und ihre Verwirrung. Ihr Elend. Und kann der Knoten gelöst werden? Heiliger Gott im Himmel. Zerreiß ihn nicht. Umgib mich, leite mich. Ich weiß nicht, wohin ich trete. Ich will hinaus in die weite Welt, aber wohin? Wohin? Verbannt aus deiner Schöpfung, wo du, heiliger Mond, auf den Wipfel meiner Bäume dämmerst, wo du mit deinem milden Licht das Grab meines Kindes umgibst, soll ich nicht mehr wandeln. Von dem Ort, wo alle Schätze meines Lebens, alle seligen Erinnerungen aufbewahrt sind, verbannt sein. Und mir ist schwindelig. Lebt wohl. Lebt wohl. Ach, Fernando, da du zu mir tratst und mein Herz dir entgegensprang, fühltest du nicht das Vertrauen auf deine Treue, deine Güte? Fühltest du nicht, welch Heiligtum sich dir eröffnete, als ich mein Herz gegen dich aufschloss? Und du bebtest nicht vor mir zurück, entflohst nicht. Du konntest meine Unschuld, mein Glück, mein Leben so zum Zeitvertreib pflücken. Und zerpflücken und am Weg gedankenlos hinstreuen, Meine Jugend, meine goldenen Tage, alles, alles eine Hoffnung. Gnädige Frau, wie Sie befahlen, die Pferde sind an der hinteren Gartentür. Ihre Wäsche ist aufgepackt. Vergessen Sie nicht Geld. Ja, wir wollen gehen. Komm. Hier und hier, von einem Ende zum anderen, durchgedacht und wieder durchgedacht und immer quälender, immer schrecklicher, nirgends Rat und Hilfe. Und diese drei besten weiblichen Geschöpfe der Erde, elend durch mich, elend ohne mich, Stella, Cecilie, Luzi. Welche Seligkeiten vereinigen sich, um mich elend zu machen? Gatte, Vater, Geliebter. Kannst du das fassen? Die dreifache unsägliche Wonne? Und nur die ist's, die dich zerreißt. Jede fordert mich ganz. Und ich? Mein Freund, wie ist uns? Du scheinst mir gelassener. Kann man ein Wort mit dir reden? Was willst du, Cecilie? Wir sind nun wohl sehr verworren. Sollte das nicht zu lösen sein? Ich bin nur ein Weib, ein kummervolles, klagendes Weib. Aber Entschluss ist in meiner Seele. Fernando, ich bin entschlossen. Ich verlasse dich. Cecilie? Ich werfe dir nichts vor und glaube nicht, dass ich dir so viel aufopfere. Bisher beklagte ich deinen Verlust. Ich härmte mich ab über das, was ich nicht ändern konnte. Ich finde dich wieder und deine Gegenwart flößt mir neues Leben, neue Kraft ein. Fernando, ich fühle, dass meine Liebe zu dir nicht eigennützig ist. Nicht die Leidenschaft einer Liebhaberin, die alles dahin gebe, den erflehten Gegenstand zu besitzen. Mein Herz ist warm und voll für dich. Es ist das Gefühl einer Gattin, die aus Liebe selbst ihre Liebe hinzugeben vermag. Du marterst mich. Du sollst glücklich sein. Ich habe meine Tochter und einen Freund an dir. Wir wollen scheiden, ohne getrennt zu sein. Ich will entfernt von dir leben und ein Zeuge deines Glücks bleiben. Deine Briefe sollen mein einziges Leben sein und die meinen sollen dir als ein lieber Besuch erscheinen. Und so bleibst du mein, bist nicht mit Stella verbannt in einen Winkel der Erde. Wir lieben uns, nehmen teil aneinander. Fernando, gib mir deine Hand drauf. Was du sagst, klingt schön. Wer nicht fühlte, dass du dich selbst betrügst, indem du die machtendsten Gefühle mit einem blendenden, eingebildeten Troste schweigen machst? Nein, Cecilie, du bist mein. Ich bleibe dein. Was sollen hier Worte? Und Stella? Stella. Sie ist elend. Lass sie fliehen. Lass sie in ein Kloster. Wenn ich nun aber wieder denke, warum soll sie denn eingemauert sein? Was hat sie verschuldet, um ihre blühendsten Jahre hinzutrauern? Geschieden sein von ihrer lieben Welt, von dem, den sie so glühend liebt, von dem, der sie... Nicht wahr? Du liebst sie, Fernando. Was kehrst du mein Herz um und um? Was zerreißt du das Zerrissene? Bin ich nicht zerstört, zerrüttet genug? Nein, verlass mich. Überlass mich meinem Schicksal. Und Gott, erbarme sich euer. Es war einmal ein Graf. Cecilie, was soll das jetzt? Bleib ruhig, Fernando, hör mich an. Es war einmal ein deutscher Graf. Den trieb ein Gefühl frommer Pflicht von seiner Gemahlin, von seinen Gütern nach dem gelobten Lande. Er zog durch viele Länder, kriegte und ward gefangen. Seiner Sklaverei erbarmte sich seines Herrn Tochter. Sie löste seine Fesseln, sie flohen. Sie geleitete ihn aufs Neue durch alle Gefahren des Krieges. Mit Sieg bekrönt ging's nun zur Rückreise zu seinem Weibe. Und sein Mädchen? Er füllte Menschheit. Er glaubte an Menschheit und nahm sie mit. Die wackere Hausfrau, die ihrem Gemahl entgegeneilt, sieht all ihre Treue, all ihr Vertrauen, ihre Hoffnungen belohnt, ihn wieder in ihren Armen und daneben seine Ritter, seine Knechte, die Beute zu ihren Füßen legend. Edles, teures Weib, der größte Schatz ist noch zurück. Wer ist es, die dort verschleiert mit dem Gefolge naht? Sanft steigt sie vom Pferde. Hier, rief der Graf, sie bei der Hand fassend, sie seiner Frau entgegenführend. Hier, Sieh das alles und sieh. Nimm's aus ihren Händen. Nimm mich aus ihren Händen wieder. Sie hat die Ketten von meinem Halse geschlossen. Sie hat mir gedient, mein gewartet. Was bin ich ihr schuldig? Da hast du sie. Belohn sie. An ihrem Halse rief das treue Weib in 1000 Tränen. Nimm alles, was ich dir geben kann. Nimm die Hälfte des, der ganz dein gehört. Nimm ihn ganz. Jede soll ihn haben, ohne der anderen was zu rauben. Und zu seinen Füßen, wir sind dein. Sie fassten seine Hände, hingen an ihm. Und Gott im Himmel freute sich der Liebe. Und sein heiliger Statthalter sprach seinen Segen dazu. Und ihr Glück und ihre Liebe fasste selig eine Wohnung, ein Bett und ein Grab. Gott im Himmel, welch ein Strahl von Hoffnung dringt da rein. Sie ist da, sie ist unser. Stella! Cecilie! Stella, nimm die Hälfte des, der ganz dein ist. Du hast ihn gerettet, von ihm selbst gerettet. Du gibst mir ihn wieder. Ich fass es nicht. Du fühlst es. Fernando, ich darf. Dankst du mir, dass ich dich Flüchtling zurückhielt? Oh, du, Cecilie. Seid ihr meinen. Ich bin dein. Wir sind dein. Wir brachten in der Sendereihe das Schauspiel im Rundfunk Stella, ein Schauspiel für Liebende von Johann Wolfgang von Goethe. Das Werk wurde von Hermann Gaub für den Rundfunk eingerichtet. Die Personen und ihre Darsteller waren Stella, Inge Birkmann, Cecilie, anfangs Madame Sommer, Mila Kopp, Fernando, Hans Kaninenberg, Luzi, beider Tochter, Karin Schlemmer, Verwalter, Walter Kottenkamp, Postmeisterin, Lilo Barth, Antchen, ihre Stieftochter, Ingeborg Niepage, Karl, Wirtschaftsbursche, ein Postillon, Hans Treichler, Bedienter Stellas, Kurt Condé, Bedienter Fernandos, Kurt Michael Sprang. Ton und Technik, Herbert Kara und Charlotte Stender. Musik Rolf Unkel. Regie Paul Hoffmann als Gast.